einen der turbulentesten und packendsten Reiseberichte und Abenteuerromane der französischen Literatur, niederzuschreiben und veröffentlicht diesen nach seiner Freilassung 1894. Leben ohne zu warten erhält hervorragende Besprechungen. Trotz dieses Erfolgs hat er große Schulden, seine Zeitung ist tot und seine Mitstreiterin in alle Winde zerstreut. So stellt er bis zur Dreyfus-Affäre alle öffentlichen Aktivitäten ein. Als diese Frankreich 1897 erschüttert, gründet er eine neue Zeitschrift mit dem Titel La Foy, das Blatt, und ergreift Partei für Alfred Dreyfus. Bis 1899 veröffentlicht Zodaxa in La Foy verschiedene antimilitaristische und antikapitalistische Artikel und lanciert eine Kampagne gegen Kindergefängnisse. Im Jahre 1901 erscheint die Gesamtausgabe seines eingestellten Blattes La Foy. Von nun an wird er nur noch reisen. Reisen, weg von den Spleens. Jeder Ort hat anfangs seinen Charme, alles ist schön, wenigstens eine Stunde lang. Weisheit heißt, nicht zu verweilen, weiterziehen, Neuland genießen und weiterziehen, immer weiter. Wahrscheinlich in irgendein unerreichbares Vaterland. Es folgen Aufenthalte in den USA, Kanada, Mexiko und Brasilien, China, Japan und Indien. Zurück in Frankreich lebt er bei Marseille auf einem Schubkahn, wo er ein gelangweiltes, die Natur des Menschen pessimistisch wertendes Leben führt und beschließt am 30. August 1930, diesem ein Ende zu setzen. Leben ist die einzige Gewissheit. Leben wir, ohne zu warten. Aktion, Wort oder Schweigen. Eine Frage der Stunde, ein individueller Fall und auf möglichst wenig alberne Art. Und jetzt? »17 Grad« vorgelesen. Heute »Leben ohne zu warten« von Mazar nach Jerusalem von Zodaxa. Erster Teil: Der Verbrecher. Die Verhaftung. Es geschah alles sehr schnell. An einem Freitag im April, 8 Tage vor dem 1. Mai um 5 Uhr früh, schellt es bei mir zu Hause, klopfen im Treppenhaus, eindringen in meine Wohnung. Die Polizei kommt zur Durchsuchung. Die Papiere werden durchwühlt, man sucht Waffen im Arbeitszimmer, verschiebt das Geschirr. Man will unbedingt Dynamit im Schrank des Speisezimmers finden. Kurz, um nicht mit leeren Händen vorzugehen, beschlagnahmen diese Herren vom Einsatz, es sind ihrer 12, Briefe von Freunden, bemächtigen sich willkürlich einiger Manuskripte und wählen unter den Publikationen, die sie finden, diejenigen mit rotem Umschlag aus. Darüber hinaus war die Hausdurchsuchung nur ein Vorwand. Jetzt kommt die Verhaftung. Wir brausen in der Droschke zum Depot. Ziemlich charakteristischer Empfang. Die Polizisten führen mich zu einer Art Glaskiosk, in dem 3 uniformierte Beamte in Registern herumkritzeln. Wir warten in einer großen Kalksteinhalle vor dem Schalter des Glaskiosks. Plötzlich hebt einer der Beamten mit blutunterlaufenem Gesicht und Käppi auf dem Ohr den Kopf. »Nehmen Sie den Hut ab!« schreit er unvermittelt. »Für wen?« »Ah, so ist das! Wir werden ja sehen. Kerker, Trockenbrot, grüßen Sie mich!« Das fällt mir nicht ein. »Führen Sie ihn ab!« schreit er, aufgeregt auf seinem Bürokratensitz rutschend. Das fängt ja gut an. Die Mauern der Zelle, in die man mich einsperrt, triefen vor Feuchtigkeit, das Bett ist ohne Strohsack, der Stuhl ist schmierig und man muss sich mit 3 Metern Raum zum Auf- und Abgehen begnügen. Es ist also tatsächlich kein Traum. Ich bin im Gefängnis. Ich habe keine Ahnung, welche Anklage man gegen mich zu erheben sucht, aber eigentlich kann nur unser en dehors in Frage kommen. Polizeistrafe und Schwurgericht sind noch nicht genug. Indem man mich einsperrt, will man jetzt den en dehors ersticken. Ein Zufall will, dass in den nächsten Tagen der Jahrestag seiner Gründung ist. Ich werde ihn für mich feiern. Wir können ruhig zurückschauen. Der Kampf war kein Gefecht gegen Windmühlen. Die Scharmützel klärten die Richtung und die Kampagnen waren fruchtbar. Alle Zeitungen waren gezwungen, uns Beistand zu leisten, als wir den Hilferuf für einen Galeerensträfling, für diesen unglücklichen Reynier lancierten, den feige Rachegefühle und juristische Komplizenschaft seit 8 Jahren in den Galeeren der Insel Nu zur Strafe für ein Verbrechen festhielten, das von 2 schrägen Vögeln, der eine Abgeordneter der Stadtverwaltung und der andere Priester, begangen worden war. Gestern setzten wir uns noch für die Kleinen, für die Kinder der gefangenen Kameraden ein. Es ging darum, die Knirpse, deren Väter, weil sie Revoltierte sind, unerbittlich von der Gesellschaft verfolgt werden, nicht vor Hunger sterben zu lassen. Unser Aufruf war nicht umsonst. Die Ärmsten gaben, was sie hatten, und alles, was in Literatur und Kunst einen Namen hatte, trug dazu bei, den Schwächsten die Hand zu reichen. All das kommt mir, gewichtig und überhaupt nicht kindisch, in den Sinn. Ebenso denke ich an die uneigennützigen Genossen, die mit uns an vorderster Front kämpften, an diese Bürgersöhne, die ihr Leben andächtig hätten verfließen lassen können, die aber den Kampf für die Idee und um glücklich zu sein vorgezogen haben. Ich denke an die Deserteure der Bourgeoisie, die mit ihrer Feder und ihrer Wachsamkeit auf die Seite der Unterdrückten übergewechselt sind. Eine Art Überschwänglichkeit kommt in mir auf. Es tut mir gut, mich zu erinnern, wie unwichtig ist mir in diesem Moment mein Aufenthalt hinter Gittern, wenn nur meine Genossen frei und standfest bleiben und mir meinen Posten auf bald frei halten. Räubergeschichte. Schlüssel rasseln, die Tür öffnet sich. Der Ermittlungsrichter lässt mich vorführen. Ein paar Treppen, Gänge, Korridore. Ein Wärter, der mir als Führer dient, besitzt die empfindsame Aufmerksamkeit, mir, zweifellos, um ihn in diesem Labyrinth nicht zu verlieren, Handschellen anzulegen. Weitere Treppen, Gänge. Und wir gelangen in einen engen Vorraum, der an das Büro des Untersuchungsrichters angrenzt. Uns gegenüber ist ein Namensschild angebracht. Es lautet M. Enquetti, Richter. Wir treten beim Untersuchungsrichter ein. Was wird er sich aus den Fingern saugen? Die Person sitzt mit müdem Ausdruck zusammengesunken in einem Sessel. Er lässt mir von einem Gerichtsschreiber eine lange Schmähschrift vorlesen, die mir folgendes Verbrechen unterstellt. Ich werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Jetzt weiß ich wenigstens, woran ich mich zu halten habe. Die Entdeckung ist originell. Und weil ich mich nicht rege, verhört mich Enquetti, seine Wörter kauend. Man hat bei Ihnen revolutionäre Zeitschriften und Papiere beschlagnahmt. Wir haben Beweise. Tatsächlich. Es gibt sogar eine Liste, eine Adressenliste. Triumphierend hält er sie mir unter die Augen. Es ist die Abonnentenkartei der Zeitschrift. Eine Adressenliste, beharrt er, indem er mit seinem Papier herumwedelt. Das ist sehr schwerwiegend. Warum leugnen? Das frage ich mich auch. Darüber hinaus waren Ihre Artikel vielversprechend. Sie haben gehalten, was Sie versprachen. Wir waren aufmerksam. Wir werden Ihre Beziehungen zu diesen kompromittierten Leuten aufdecken. Sie haben Geld an gesindelhafte Familien geschickt. Das ist Beweis genug. Was haben Sie dazu zu sagen? Nichts. Nein, nichts. Denn das hieße, noch einmal hintergangen zu werden, und diesmal wäre es lächerlich, sich auf das Spiel einzulassen bei diesen Untersuchungsrichtern, die uns mit flüchtigem Blick verhören und die wir verurteilen, an einen Rest von Aufrichtigkeit zu glauben. Nein, keine Antwort, nichts, niemals. Denn diese Individuen fallen mit dem Recht über uns her und selbst unsere Antworten errichten hinterlistig verfälscht das Gerüst der Anklage. Hier ist das Vernehmungsprotokoll, unterschreiben Sie. Nein. Wärter, führen Sie den Angeklagten ab. Der Untersuchungsrichter hält dem Wärter ein folgendermaßen abgefasstes Schriftstück hin. Wir, Anquetil, Untersuchungsrichter der Gerichtsverhandlung in erster Instanz, ermächtigen und befehlen jedem Beamten der öffentlichen Sicherheit, so Daxa, 27 Jahre, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung angeklagt, in die Haftanstalt von Maza zu überführen. Maza. Der Wärter führt mich zu einem Hoftor, vor dem ein Gefangenenwagen parkt. Etwa 10 weitere arme, zerlumpte Teufel schließen sich uns an. Der Wagen ist wirklich für uns. Einer nach dem anderen steigen wir ein, man legt uns in Ketten und los geht's. Schon eine kurze Fahrt in diesem Fahrzeug, das keine Federung kennt, eine Viertelstunde lang ohne seine Position ändern zu können, zu ersticken, eingezwängt in einer Gefangenenwagenzelle, gegen die Rückwand mit genau aneinandergereihten, durchstochenen Entlüftungslöchern geschleudert zu werden, schon die kürzeste Fahrt in diesem Zellenwagen genügt, um auf ewig die Vorstellung an die grüne Minna zu bewahren. Wir kommen in der Abenddämmerung an. Hier ist Maza. Die schweren, wiedergeschlossenen Tore, die auf- und abgehenden Wachposten, die Mauern aus angegrautem Bruchstein und selbst das ferne Echo der Schritte, alles ist von schwerer Traurigkeit. Die Inhaftierungsformalitäten werden vorgenommen, Namen, Vornamen, Größe nach Klaftermaß, eine annähernde Beschreibung. Dann kommt die Durchsuchung oder besser, das völlige Entkleiden. Alles, was man mit sich trägt, Kleider, Wäsche und unerhebliche Gegenstände, breiten sich vermischt auf dem gekachelten Boden aus, auf dem man dann mit nackten Füßen, Beinen und bloßem Oberkörper wartet. Man wirft uns eine Hose von verdächtigem Grau, eine kurze, von Rissen durchsetzte Jacke und ein Hemd ohne Knöpfe zu, man nimmt seine Schuhe zurück und schon ist man ausgestattet und kann der Plünderung seiner Tasche beiwohnen. In diesem finsteren Winkel, von Wärtern mit barschen Gesichtern umgeben und im verschwommenen Schein der Lampe, lässt dieses Gewühl von Menschen, die sich über den Kleidern tummeln, die man gezwungenermaßen abgegeben hatte, im Geist einige Episoden aus dem Wald von Bondy wieder aufleben. In der neuen Zelle, in die man mich dann steckt, herrscht absolute Dunkelheit. Es gibt nicht einmal ein Stück Brot, um diesen bewegten, anstrengenden Tag zu beenden. Wer schläft, isst. Tastend suche ich meine Schlafstelle und die Müdigkeit schenkt mir bis morgen einen tiefen Schlaf. Eine Glocke läutet. Das ist das Wecken. Schlüsselbunde kommen in Bewegung, man hört eine nach der anderen die Türen der langen Zellenreihen auf- und zugehen. Der Lärm kommt näher. Ein Wärter erscheint. »Hey, die Nummer 9, aufgestanden! Ihr Blechnapf, wollen Sie kein Wasser?« »Aber ja.« »Ihr Blechnapf«, wiederholt er sich schon entfernt. »Sie wollen kein Wasser? Gut, dann bekommen Sie eben morgen welches.« »Er ist ein lustiger Kerl, mein Schließer.« »Was soll's? Ich stehe auf. Die Pritsche trennt die Zelle in einer Querlinie. Sie ist eine Barrikade gegen das Herumlaufen. Wahrscheinlich soll sie tagsüber nicht so bleiben.« Ich finde dafür fast augenblicklich die Bestätigung. Der Wärter, in seine grüne Uniform mit gelben Litzen und Kupferknöpfen gezwängt, die er wie ein ausgedienter Spieß trägt, taucht mit rauer Stimme wieder auf. »Los, legen Sie die Decke zusammen, haken Sie die Pritsche los und so jeden Morgen beim Wecken.« Die Zelle ist klein, aber sehr hell, von einer grellen Helligkeit, die zum Himmel reflektiert. Als Möbel dient der berühmte Blechnapf aus Zink, ein Kübel mit Deckel, ein massiver Tisch und ein grob geflochtener Stuhl, der mit einer Eisenkette an einem Tischbein befestigt ist. In Höhe der Klappe, die in der Tür angebracht ist, befindet sich ein Brett, auf das wahrscheinlich die Lebensmittel gestellt werden, die von draußen gereicht werden. Man legt ein Graubrot drauf, aber nicht dieses gute Soldatenbrot mit knuspriger und goldener Kruste, sondern ein schlaffes, feuchtes Brot, eine Kugel aus Kleie. Um 9 Uhr etwa wird ein Eisnapf gereicht, in dem ein rundes Stückchen Möhre in der Transparenz einer Flüssigkeit schwimmt. Und um 3 Uhr nachmittags die zweite und letzte Mahlzeit. Reis. Er ist makellos weiß. Die Körner sind schön geschlossen und würden auf dem Fußboden springen. Ein Fakir würde sich vielleicht daran ergötzen, aber ich kann mich an diesem Buddhismus nicht laben. Aber wirklich unangenehm ist der Ton, mit dem man bei jedem Anlass und auch ohne Anlass verhört wird. Das ist die Unverschämtheit des Wärters von Galeerensklaven. 20-mal zeigt sich ein mürrischer, verstimmter Kopf mit umherschweifenden Blicken an der Türklappe. Fegen Sie, da liegen Brotkrümel am Boden. Öffnen Sie das Fenster, schließen Sie das Fenster, regen Sie sich besser, statt von Ihren schmutzigen Angelegenheiten zu träumen. Und 20-mal täglich knallt die Türklappe, wie ein Schlag ins Gesicht, wieder zu. Kann man sich wirklich vorstellen, kann man sich die Empfindungen eines alles in allem im Leben eher feinfühligen Menschen vor Augen führen, der dazu gezwungen ist, dort alle Grobheiten auszustehen? Obwohl er sich doch nur in Untersuchungshaft befindet. Aber das hat nichts zu sagen. Kein Rauch ohne Feuer und keine Inhaftierung ohne Makel. Ist es darüber hinaus nicht normal, dass die Gefängnisbediensteten, wenn ein Untersuchungsrichter jemanden anhand seiner Verdächtigungen beleidigt, mit ausfallender Verachtung über ihn herfallen? Aber gerade dann fühlt man unbedingt die Notwendigkeit, noch stolzer zu trotzen. Die Verletzbarkeit wird größer. Man widersetzt sich mit gehobener Stimme. Man fordert Respekt und kommt dafür ins Loch. Ich habe die Erfahrung gemacht. Trotzdem meine ich, dass das Loch manchmal erholsam sein kann. Man hat schließlich das während langer, langer Tage unerbittlich grelle Licht auf den weißen Mauern der normalen Zelle satt. Grelles Licht, grausames Licht. Dagegen ist das Loch fast dunkel, umso besser. Dort kein Bett, eine Decke. Dafür ist man weniger belauscht, wird weniger hart angeschnauzt. Man gerät etwas in Vergessenheit. Man wickelt sich, wie im Zeltlager, in seine Decke ein und sinniert weit ab vor sich hin. Doch das heißt auch ausschließlich Trockenbrot. Aber egal. Die materielle Seite ist nicht die schwerstverträgliche. Das Schlimmste ist der Kontakt mit den nichtsnutzigen, provokativen Knastbediensteten. Was für eine Erleichterung, wenn der Abend kommt und wenn der schroffe Wächter zum letzten Mal grunzend ruft: »Legt euch schlafen!« Und wieder ist ein Tag zu Ende. Das macht wenig Spaß. Es gab zwar den Hofgang, aber das ist ein schmales Vergnügen. 30 Minuten lang in einem kreisförmigen Hof herumzulaufen, der in Abteilungen aufgegliedert ist, die zu einem zentralen Wachturm hinauslaufen, von dem aus der Wärter jeden Sektor übersehen kann. Das ist die Zelle in frischer Luft. Und um dorthin zu gelangen, muss man die schlimmsten Schmähungen erdulden. Wenn dann schließlich der Zeitpunkt gekommen ist, schreit ein Wärter: »Rausrücken!« Die Tür geht auf, man muss höllisch aufpassen, bereit zu sein und hinauszustürzen. »Beeilung!« Schnell die Zellen entlang wie ein zum Lager gehetztes Vieh. Und dann stößt man dort hinten am Ausgang auf einen unwirschen Wärter. »Noch schneller!« Das aufgeregte Eingliedern in der Mausefalle, der Hofgang. Wer ist jetzt dran? Rausrücken im Trab, verflucht, wollt ihr wohl traben? Mir verlangsamt das den Schritt. Intermezzo. Ich glaube, man wäre wirklich zu bedauern, wenn man die romanhafte Tendenz besäße, die Dinge zu dramatisieren. Die Realität ist ausreichend genug. Man ist Opfer, daran gibt es keinen Zweifel. Die Zellenexistenz ist gemein, das versteht sich von selbst, aber letztlich behält man, ich gebe es gerne zu, eine günstige Geisteshaltung, die es einem manchmal dennoch erlaubt, dem Ganzen eine amüsante Note abzugewinnen. So gab es während der Durchsuchung ein Ereignis, das mir als Intermezzo erschien. Ich hatte bereits meine Sachen ausgezogen, die Wärter kehrten hockend meine Taschen um, plötzlich schreit einer von ihnen auf und lässt meine Jacke zu Boden fallen. »Da drin hat sich etwas bewegt!« »Aber nein, ich sage euch, dass sich da drin etwas bewegt hat!« Das beschwor eine Panik herauf. Eine Bombe, eine Explosion, ein Hexenkessel und eine schreckensgeladene Stille, in der man eine Lunte hätte brennen hören können. Schließlich wagt sich der entschiedenste der Wärter wie ein Held, Sklave seiner Pflicht, unter 1000 Vorsichtsmaßnahmen dennoch vor und nimmt erneut meine Jacke. Jede seiner Bewegungen ist genau ausgewogen, abgeschätzt, aufgegliedert, subtil, markig, weich, wenn ich so sagen darf. Mit langsamen Bewegungen durchforscht er tastend das Futter Er gleitet mit seiner Hand in eine Tasche und zieht, seinen Kopf halb zur Seite drehend, einen demütig in Salatblättern verborgenen Körper hervor, der sich tatsächlich zu bewegen scheint. Es ist eine simple Schildkröte. »Ah, das ist stark. Man muss dem Brigadier davon Bericht erstatten.« Aber das hat noch eine andere Geschichte zur Folge. Der Brigadier will keine Verantwortung für eine Entscheidung übernehmen. Stellen Sie sich das vor. Was ist zu tun? Der Fall war nicht vorgesehen. Was ist mit dem Tier zu tun? Ein schwerwiegendes Problem. Die Szene dauert an und wandelt sich ins stark Groteske. Inmitten der doppelten Zellenreihe gestikuliert die Gruppe von Männern in Uniform über eine kleine Schildkröte. Der Oberwärter kommt angerannt, untersucht, wägt ab und urteilt. Wo ist das Vieh? Dort, dort, zeigen alle ausgestreckten Finger. Schmeiß dieses Ungeziefer in die Garderobe. Pélisson hatte noch weniger Glück mit seiner berühmten Freundin. Einige Details amüsieren mich zwar, aber die kleinen Aspekte sind nicht nur zum Lächeln. Wer weiß, ob das stark aufs Minimum reduzierte Mobiliar, mit dem ich mich heute bequemen muss, nicht morgen die rudimentäre Einrichtung des skeptischsten meiner Leser sein wird. In Mazas ist die Gastfreundschaft der Zellen eklektisch. Jeder ist den Launen eines Richters ausgeliefert. Schon diese unscheinbaren Ereignisse, die ich so wiedergebe, wie sie sich ereignet haben, geben zweifellos einen speziellen Vorgeschmack davon. Arme Schildkröte. Und überdies sehr niedlich in ihrer Schale aus warmem Ockergelb, dekoriert mit einem Sechseck aus schwarzen Fransen. Als ich sie mitnahm, glaubte ich wohl, sie könne die monotone Unbeweglichkeit der Dinge in meinem Gefängnis aufheben. Vergebliche Hoffnung. Einige Tage später kommt der Chef der Wärter, ein Alter mit grauem Schnurrbart, zornig zu mir. »Ihr Vieh führt einen Teufelstanz in der Garderobe auf.« Noch am gleichen Tag kommt ein Herr mit einer dreifach dekorierten Uniformmütze, aber väterlichem Gesicht, auf seinem Inspektionsgang bei mir vorbei. Dieser Herr ist der Direktor. »Er liebt die Tiere«, erklärt er mir. »Die Schildkröte werde an irgendjemanden draußen weitergegeben.« »Warum lässt man sie nicht bei mir in der Zelle?« »Sie würde sterben.« »Wie?« »Ja, an Luftmangel.« In verschärfter Einzelhaft. In der Stille der verschlossenen Zelle spürt man das Verfließen der Zeit Sekunde um Sekunde, Körnchen auf Körnchen, wie in der Sanduhr. Das dauert nun bereits 3 Wochen, ohne Neuigkeiten von draußen und ohne Besuch der liebsten Menschen, Familie und Freunde klopfen vergeblich an die schweren Tore von Mazas. Wenn ich mich vollkommen legal verteidigen wollte, ich könnte es nicht. Selbst was man den am stärksten belasteten Untersuchungsgefangenen fast sofort zugesteht, verweigert man mir beständig. Ich habe kein Recht auf einen Verteidiger. Ich vegetiere, abgeschnitten von der Welt. Die Empfehlung ist formell. Es ist im Interesse der Ermittlung erforderlich. Ich bin in verschärfter Einzelhaft. Thank you. Und die entnervende Komödie nimmt ihren Verlauf. Was den Rest, die Ermittlungen angeht, so gab es bislang nicht einmal den Versuch einer zweiten Vernehmung. Man gibt sich nicht einmal die Mühe, die Willkür der Inhaftierung zu verschleiern. Warum sollten sie sich auch genieren? Und vor wem? Die Tage werden immer hässlicher und wiederholen sich. Von der Glocke, die einen in der Morgendämmerung auf der Schlafstelle überfällt, bis zur schwerfälligen, trägen Nacht ein einziges Hin- und Herschreiten wie in Käfigen. Die Gewohnheit, 4 Schritte in die eine Richtung zu zählen, wenden und 4 Schritte in die andere Richtung, wird tyrannisch. Zwangsvorstellungen machen sich breit. Man tritt immer auf derselben Stelle. Man dreht sich mit der gleichen brüsken Bewegung noch einmal und wieder und noch vielmals. Man hat keine Lust, sich an den Tisch zu setzen und zu schreiben. Eine verschwommene Ungewissheit gibt fließenden Visionen Gestalt. Man folgt ihnen schicksalsergebenen Schrittes und mit herunterhängenden Armen hin und her. Man wartet auf etwas, man weiß nicht recht auf was, aber auf etwas Neues. Das kann nicht so weitergehen. Kommunikation, egal welche, steht unmittelbar bevor. Ist sie schon da? Man zuckt zusammen und bleibt stehen. Die Augen blicken zur Tür und die Ohren lauschen, aber nichts. Das Karussell fängt wieder an, 4 Schritte, die Wand zurück. Ein physischer Aktivitätsbedarf nutzt sich vielleicht an diesem Spiel ab. Vielleicht macht man auch dem Wunsch, den langsam vergehenden Stunden durch das Abmessen des Raumes die Sporen zu geben, etwas vor. Diese Augenblicke sind ebenso strafend wie stagnierende Epochen. Die Tage scheinen nie zu Ende zu gehen. Diese Art fiebrigen Wachens, dieses immer auf der Hut sein, schärft die Sinne ungemein. Das Gehör erwirbt eine spezielle Schärfe. Man unterscheidet das Nahen dieses oder jenes diensthabenden Wärters oder des Direktors. Denn dem Direktor ist die Koketterie eigen, oft in die Käfige zu kommen. Er kommt mit seiner widerlichen, schleimigen, falsch gutmütigen Art und stellt Fragen. Er weiß, dass die Isolierung, ein langes Entbehren des Sprechens, den Schweigsamsten gesprächig macht. Das macht ihm Spaß. Aber eines Tages bin ich an der Reihe, ihm zu sagen, was ich von dem Zellenregime denke. Eine runde Sache, die Zuchthaushaft, und dazu da, die Übeltäter, diese Kranken, zu heilen, nicht wahr? Also gut, sehen wir uns die Verabreichung der sozialen Arznei, diese Kur für Verbrecher, an. Immer den gleichen Gedankengängen ausgeliefert, verblutet das menschliche Leben. Es kommt so weit, dass er die Ängste der Vorbeugehaft nicht mehr erträgt. Täglich hakt man einige von den Gittern los, deren Hals in einer Krawatte ihres in Streifen geschnittenen Hemdes steckt. Manchmal sind es Unschuldige. Die Isolation zernagt die Energie. Die Zelle ist pervertierend. Manche gehen in ihr langsam zugrunde. Um der Gegenwart zu entkommen, tauchen die heißesten Erinnerungen auf, die Temperamente überreizen sich, der Geist verwirrt sich, die Fleischeslust gewinnt Überhand und brennt in der Einsamkeit. Wollen Sie mir sagen, dass Sie die Inschriften, die die Mauern bedecken, diese mit den Fingernägeln eingravierten Geständnisse, all diese enthüllenden Geständnisse nicht kennen? Das ist saubere Arbeit, das Werk der Strafanstalt. Schon bei meinen ersten Worten beobachte ich, dass mein fragendes Gegenüber, Chefschließer über 1100 Gefangene, seinen stummen Ärger nur schwer verbergen konnte. Aber er fing sich sehr schnell, fand zu seiner einschmeichelnden Art zurück und sagt mit einem Augenzwinkern: »Versteht sich, aber vor allem bin ich humanitär.« Ich hatte Gelegenheit, diesen rührenden Humanismus zu überprüfen. Er manifestiert sich, je nach Laune, in den winzigsten Details. Ich habe es begriffen, als man mich, während ich derartige Schmerzen hatte, dass ich mich nicht mehr zum Behandlungsraum schleppen konnte, ohne jegliche Behandlung ließ, um dem Arzt die kleine Last, selbst zu mir zu kommen, zu ersparen. Ein Krankenpfleger vertrat ihn. Das scheint so üblich zu sein, und der Krankenpfleger behandelte das Fieber, indem er es in Kräutertee ertränkte. Die väterliche Verwaltung kennt nur eins: Lakritzwasser. Das Stärkste ist, dass mir dieses Allheilmittel unter diesen Umständen gut tat. Ich gehe deshalb auch nicht weiter darauf ein, weil ich jetzt schnell zu dem gelangen möchte, was viel stärker die geballte Aufmerksamkeit auf sich ziehen soll. Die Hausordnung wird, obwohl schon an sich widerwärtig, in der Praxis noch durch grausame Kleinigkeiten verschlimmert. Die Repression riecht nach Rache. Wenn das keine ausgegebene Parole ist, so ist es doch zumindest Ausdruck eines Laissez-faire. Man überlässt die Gefangenen den unbewussten Wärtern, die sich aus dem Hass eine Pflicht machen. Etwa im selben Zeitraum und ebenso in demselben Modellgefängnis wurde ein junger, schwer hustender Gefangener radikal geheilt. Man führte ihn unter die Dusche und spritzte ihn mit eiskaltem Wasser ab. Das war, so sagten die Wärter, die hydrotherapeutische Methode. Sie war erfolgreich, das Kind starb. Ich erfinde nichts und betone, dass noch andere als ich die Begebenheit kennen. Eine Mutter weint. Der Ermordete hieß Jabbar. Er war 17 Jahre alt. Der Genosse Wachtmeister. Eines Morgens hält man mich dazu an, mich zu anthropometrischen Untersuchungen bereitzuhalten. Die Verbrecher müssen vermessen werden. Ich mache keine Schwierigkeiten, weil ich das Laboratorium des berühmten Dr. Bertillon aus der Nähe sehen will. Um 9 Uhr fährt mich der Gefangenenwagen zur Präfektur. Auf einem Vorplatz verliest ein Brigadier Namen. Die Gefangenen, die der Reihenfolge nach antworten, haben nichts gemein mit dem Aussehen, welches im Allgemeinen den Gefängnisinsassen zugeschrieben wird. Sie sind stolz, leichtfüßig, schweigsam und scheinen Verachtung auszudrücken. Ich habe mich nicht getäuscht. Die meisten dieser Gefangenen sind schlicht Revolutionäre. Sie sind Propagandisten, die sich sicher nicht mit einem Passepartout in der Hand haben festnehmen lassen. Wir wechseln schnell ein paar Worte. Die zuletzt Inhaftierten übermitteln die Neuigkeiten. Die 3 Zeitschriften, die in Paris die kleine, unbeugsame Presse bilden, sind ebenfalls ins Visier genommen worden. In gleicher Verfahrensweise wie beim En dehors. Der Redakteur der Revolte und der Redakteur des Père Bénard sind verhaftet. Desgleichen die Sprecher der Gruppen, die Männer der Aktion, willkürlich und wahllos festgenommen. Etwa 60 von der Polizei als gefährlich qualifizierte Individuen. Nicht alle haben dasselbe Ideal, weder die gleichen ausschlaggebenden Gründe noch denselben Glauben an die Zukunft, aber sie haben eine gemeinsame, uneigennützige, auf eine bessere Zukunft gerichtete Tendenz. Und da ist sie dann auch schon die Vereinigung. Ich kenne nicht einmal alle meine Komplizen, aber ich liebe sie. Wir sind froh, uns nach langen Tagen des ausschließlichen Kontaktes mit den Wärtern endlich wieder unter Menschen zu befinden. Was hat man mit uns vor? Manche erwägen bereits die Hypothese, massenhaft nach Guyana oder nach Neukaledonien transportiert zu werden. Die Regierung, die uns mit professionellen Raubmördern gleichsetzt, kann sich alles erlauben. Aber wir verweigern ihr wenigstens die Befriedigung, sich über unsere Haltung lustig zu machen. Gemeinsam halten wir jetzt zusammen und trotzen dem Geschick. Das ist ansteckende Munterkeit. Der Brigadier kann die von ihm geforderte Ruhe nicht mehr herstellen. Er will uns in einer Reihe aufstellen, aber schließlich gibt er auf. Er schreit und regt sich unnötig auf. Die schwerwiegenden Umstände und die Feierlichkeit des Ortes finden bei uns natürlich keine Resonanz. Und der Appell nimmt unter einem erfreulichen Tohuwabohu seinen weiteren Verlauf. Dann überfallen uns die Polizisten zahlenmäßig, etwa ebenso viele Wärter wie wir. Man legt uns hastig die Handschellen an. Aber keiner macht deshalb ein Geschrei, wir lassen das in aufgeräumter Stimmung über uns ergehen. Auf ein baldiges Wiedersehen. Wir ziehen, einer nach dem anderen, aber doch mit genügend Abstand, in die nie endenden, katakombenähnlichen gewölbten Gänge des Justizpalastes. Die Prozession bewegt sich, überhaupt nicht schreckenerregend, voran. An einer Biegung lässt der vor mir gehende Wärter seinen Gefangenen los, kommt zurück und sagt zu seinem Kollegen: »Lass uns wechseln. Lass mir den da.« Der Kollege akzeptiert und überlässt mich dem Neuen. Was will der Waffenknecht von mir? Hat er etwa vor, mich die Ketten der Handschellen noch enger spüren zu lassen? Er ist ein Bursche so um die 30, sehr dunkel, mit offenem Gesicht. »Ich wollte Ihnen sagen«, flüstert er mit verhaltener Stimme, »dass das Verri, das Restaurant Verri, Montagabend in die Luft geflogen ist.« Und der Polizist reicht mir seine Hand und sagt mit seltenem Überschwang: »Ja, Ich bin ein Genosse. Aber schon haben wir den Kopf der Kolonne eingeholt. Man weist uns zu zehnt in einen primitiven Umkleideraum ein, nichts als Bänke und Kleiderhaken. Nur ein Wärter begleitet uns. Aber es ist nicht meiner. Bertillon, der Erneuerer, taucht auf, von seinen Helfern umgeben. Ziehen Sie sich aus, barfuß, behalten Sie Ihr Hemd und Ihre Hose an. Wir treten in ein überhitztes Zimmer. Was hat man alles an mir gemessen? Die Apparate und Zirkel erlauben es den Spezialisten, die Leute nach ihren Werten zu vermessen. Der Umfang meiner Schädeldecke wird auf den Millimeter genau erfasst. Man kennt meine Größe aufrecht stehend, sitzend, die Winzigkeit meines rechten Ohres und die Länge meines linken Fußes und noch ganz andere Dinge. Während er meinen Index veranschlägt, erklärt mir ein gnädiger Angestellter, so verteidigt sich die Gesellschaft. Die einzige Unvollständigkeit des Vermessens ist es wahrscheinlich, nicht den Wert des Hochziehens der Schultern zu vermerken. Keine Tätowierungen? Die Details werden auf einer Karteikarte vermerkt. Der Zettel kommt in ein Sortierfach. Wenn gleich noch die Fotografie hinzukommt, ist es komplett. Die Wiederholungstäter können, wenn sie einmal hier durchgegangen sind, nicht mehr ihre Identität verleugnen. Das scheint der erkennbare Vorteil zu sein, aber es gibt noch andere. Herr Bertillon macht Geschäfte. Dieser Herr, der den Zeitungen für ein paar Aufmacherzeilen die Porträts berühmter Mörder abtritt, lässt dieselben Porträts ausgesprochen teuer an Sammler verkaufen. Heute, wo nur kleine Persönlichkeiten an der Reihe sind, die wenig gefragt sein werden, würzt Herr Bertillon, der Metromane, uns seiner erniedrigenden Inquisition unterwerfend wenigstens seine Privatsammlung. Eine Etage höher gehen wir vor dem Fotoatelier, in dem das kleine Museum zusammengestellt wird, in Pose. Ich bemerke hier naive Koketterien. Hände fahren ondulierend durch die borstigsten Haarsträhnen. Das Atelier ist mit dem Vermessungszimmer durch eine steile Treppe verbunden. Hier sind wir ohne Bewachung und beginnen zu reden. Ich berichte von der Explosion auf dem Boulevard Magenta. Das ist wie eine Erleichterung des Bewusstseins, ein triumphierender Aufschrei, obwohl mir hier niemand blutrünstig vorkommt. Aber die vergötterte Denunziation bekommt die Apotheose, die sie gerufen hat. Dieser beispiellos kühne Gegenschlag, der im Voraus angekündigt worden ist und aller Überwachung und allen Verhaftungen zum Trotz zum angegebenen Zeitpunkt losging, lässt eine latente Stärke und einen unerbittlichen Willen erkennen. Das erregt die Männer bis zum Enthusiasmus. Inmitten diesen Aufruhrs erkläre ich, auf welche Art und Weise ich selbst von der Sache erfahren habe. Von dem Polizisten, der mir gestand, ich bin ein Genosse der Revoltierten. So finden sich also Genossen selbst in der Repressionsarmee. Würde man von einer Verschwörung sprechen wollen? Es ist noch besser, da geht eine Idee um. Und sie ebnet sich überall ihren Weg. Kleine Kulissen. Der Fang, der Polizei im Monat April des Jahres 1892 ins Netz ging, bleibt historisch. Er ist der erste einer ganzen Reihe zynischer Versuche der modernen Zeit, sich gegen die Freiheit des Denkens zu wenden. Die Kulissen der Affäre sind heute aufgedeckt. Die Regierung wollte von der Aufregung, die durch die Explosion der Lobau-Kaserne und in der Rue de Clichy verursacht worden war, profitieren, um in einem gigantischen Gesinnungsprozess alle militanten Revolutionäre zu erfassen. Das Ministerium und seine untertänigen Staatsanwälte gaben vor, zu glauben, dass bestimmte Meinungen eine Komplizenschaft bedeuteten. Der Schriftsteller, der erklärte, warum es Enterbte gibt, die fatal in den Diebstahl hineingezogen werden, wurde allein wegen dieser geäußerten Meinung zum Dieb. Der Denker, der sich über das Warum der Propaganda durch die Tat Gedanken machte, wurde zum geheimen Verbündeten der Zünder der tragischen Schnüre. Der Philosoph hatte kein Recht mehr, Nachsicht zu predigen und die Tatsache ohne Schwindelgefühle zu betrachten. Die Gesellschaft entledigte sich jener Mitglieder, die genügend korrumpiert waren, um sich eine bessere zu wünschen. Die herrschende Reaktion wollte so endlich in aller Ruhe ihr Glück genießen und ihre Gewissensbisse für lange Zeit einschläfern. Oder zumindest ihre Zweifel, die nicht mehr durch die Reden der Störenfriede geweckt werden sollten. Der Zeitpunkt war geschickt gewählt. Die Attentate mit Dynamit hatten die kapitalistische Bourgeoisie, die mehr noch um ihre Häuser als um sich selbst zitterte, terrorisiert. Die bedrohlichen Mai-Demonstrationen standen bevor, man hatte Angst und die feige Menge hätte zu allen standrechtlichen Hinrichtungen sicher applaudiert. Razzien fanden statt. Obwohl die Verhaftungen speziell gegen den anarchistischen Ansturm gerichtet waren, dehnten sie sich auch auf Männer aus, deren Unabhängigkeit so weit ging, jegliches Etikett, selbst das Anarchistische, von sich zu weisen. So wurde auch ich schließlich verhaftet, obwohl ich nie einen Schritt in eine öffentliche Versammlung getan oder bestimmte Gruppen besucht hatte. Obgleich ich mich immer außerhalb aller Sekten, außerhalb aller Schulen erklärt habe, außerhalb, en dehors, das heißt isoliert, das immer weitergehende suchend, Ideen aufwühlend, so brauchte man doch nicht mehr. Mangel an Respekt war ausreichend genug, wenn er wirklich kämpferisch war. Jede Agitation sollte ausgelöscht werden. Ich wurde verhaftet. Das war ein Verbrecher weniger. Hinterlistig eingefädelt wurde die Angelegenheit mit einem legalen Anschein versehen. Die Gesetze sind dermaßen elastisch, dass man sich anmaßte, bei uns den Artikel 265 und die folgenden anzuwenden, die die kriminelle Vereinigung betreffen. Artikel 266. Dieses Verbrechen besteht in der alleinigen Tatsache der Organisation von Banden oder der Kommunikation zwischen ihnen und ihren Chefs oder Befehlshabern oder der Konventionen, die darauf zielen, die Produkte der Verbrechen bekannt zu machen, zu verteilen oder aufzuteilen. Versteht man jetzt die Andeutungen des Untersuchungsrichters, als er von Adressenlisten und Geldüberweisungen sprach? Artikel 267. Wenn dieses Verbrechen von keinem anderen begleitet wird, werden die Verursacher, Anführer der Vereinigung und die befehlenden oder untergeordneten Kommandanten dieser Banden mit Zwangsarbeit auf Zeit bestraft. Vor uns tat sich eine erfreuliche Perspektive im Bagno auf. Es war vollkommen klar, dass man nicht mit der Unparteilichkeit der Richter rechnen konnte. Die Anweisungen waren ausgegeben. Ob wir nun zu beweisen versuchten, dass wir keine Brieftaschendiebe waren oder auch nicht, dass bei uns keine Organisation, auch nicht aus politischer Sicht, existierte, die Gerichte würden uns mit gleicher Ungeniertheit bestrafen. Ein einziger Punkt blieb zweifelhaft. Damit die Operation Erfolg hatte, erschien es unerlässlich, dass auch die anderen Länder ihren nationalen Widerspenstigen einen ähnlichen Prozess machten. Und tatsächlich, genau wie die Französische Republik es vorausgesehen hatte, Holland, England, Deutschland hatten genügend Ehrgefühl, das nicht zu wollen. Die antiken Monarchien gaben den Anregungen einer jungen Republik, die davon träumte, die Internationale in umgekehrten Sinn wiederherzustellen, nicht nach. Unterhändler wurden ausgetauscht, die aber zu keinem Ergebnis kamen. Die Jagd auf den freien Menschen wurde nicht in ganz Europa dekretiert. Unsere gescheiterte Demokratie hatte von da an verspürt, dass sie nicht schlimmer handeln konnte als die schlimmsten Autokraten. Die opportunistische Regierung zögerte, verlor an Haltung, wie ein schlecht trainierter Halunke, und traute sich nicht, bis zum Ende durchzuhalten. An diesem Tag sagte sie sich: Aufschieben. Freiheit auf Bewährung. Nach den beleidigenden Bertillon-Vermessungen wurden wir also wieder nach Mazas eingeliefert, aber nur für wenige Tage. Der Befehl kam, uns aus der Haft zu entlassen. Die politisch-juristischen Machenschaften versagten kläglich. Man hatte uns kaum einen Monat in den Gefängnissen halten und unsere Handgelenke mit den infamen Handschellen aufreiben können. Das war wenig. Der Ärger der gierigen Richter, denen gegenüber die Regierung ihre Anweisungen änderte, äußerte sich auf kuriose Art und Weise. Die Untersuchungsrichter, die gezwungen waren, uns freizulassen, hielten sich natürlich davor zurück, das Verfahren einzustellen. Es erschien ihnen besser, einen Zweifel über uns schweben zu lassen, eine Drohung aufrechtzuerhalten. Sie nahmen eine Zwischenposition ein. Der Wortlaut der Haftaufhebung bringt das zum Ausdruck. Man ließ sich dazu herab, uns schlicht und einfach auf Bewährung freizulassen. Eine findige Sache. Eine Einstellung des Verfahrens wäre das vorbehaltlose öffentliche Eingeständnis der schlecht begründeten Anklage gewesen. Doch die Richter verachten verspätete Geständnisse. Diese Panik vor Geständnissen ist offensichtlich bei den Richtern ebenso fest verwurzelt wie bei ihren bedauernswerten Klienten, den verschämten Untersuchungsgefangenen. Findet man überdies nicht zwischen diesen und jenen mehr als einen Punkt, in dem sie sich ähnlich sind? Aufgrund des andauernden Kontaktes stellt sich eine falsche Verwandtschaft her. Wer hat noch keinen schlüpfrigen Vorsitzenden wie einen Feinschmecker einen Sittenprozess führen sehen, indem er genüsslich Details und nackte Tatsachen aufspürt? Keinen Gerichtsbeisitzer mit tückisch erfahrenen Augen wie ein Chefexperte in zweideutigen Angelegenheiten und keinen gut aussehenden Staatsanwalt, wie er mit jener neckischen Bewegung seine Advokatenmütze zur Seite schiebt, die er von den D'Artagnans der Straße übernommen hat? Wiederholungstäter und Rächer imitieren sich, wiederholen und ergänzen sich. Der Ausruf Avignins bleibt ein Programm in Bezug auf die Verkleideten, die die Irrtümer, die Verstöße und die juristischen Verbrechen begehen. Gestehe nie. Herr Anquety, mein Richter, Anquety Avignin, ausreichend qualifiziert, um seinen Stand zu honorieren, durchtrieben, obwohl tölpelhaft, Mädchen für alles, verhielt sich einem Richter entsprechend. Er gab nichts zu. Dieser Kurtisan der Machthaber, leidenschaftlich verliebt in Vergütungen, sagte sich, dass man seinen erfinderischen Eifer sicher berücksichtigen würde. Indem er die Zwischenlösung der Freiheit auf Bewährung anwandte, könne man das Gesicht wahren. Der Verdacht würde bestehen bleiben. Sei's drum, das war zweitrangig. Mazas öffnete seine Tore und an einem lauen Abend im Mai nahm ich meinen Platz im Leben wieder ein. Der Lärm der Straßen war sehr schön. Im Allgemeinen nimmt man ihn nicht wahr, weil man ihn immer hört. Das ist eine starke und zarte, eindringliche Harmonie, in der eine unaufhörliche Aktivität vibriert und die Liebe senkt. Meine Mitgefangenen, die Anarchisten, kamen Arm in Arm und überschwänglich ins Freie, die Gefängnismauern verhöhnend. Hoch lebe die Freiheit auf Bewährung. Das Wort ist nicht erschreckend. Wir kennen die Ungewissheit unserer armen Freiheit gut. Sie ist immer auf Bewährung. Das Vergehen ist, man selbst sein zu wollen und zu versuchen, sich zu emanzipieren. Das ist ein Stolz, für den man bezahlt. Es ist verboten, laut zu denken, es ist verboten, unter dem unmittelbaren Eindruck spontan vom Leben zu sprechen. Das ist das Verbrechen. Ich erbringe den Beweis dafür, ich, der ich nichts bin, nichts sein will und allein fortgehe. Sie hörten 17 Grad vorgelesen. Mit dem ersten Teil von Leben ohne zu warten, von Mazas nach Jerusalem, von So Daxa. Die deutsche Erstausgabe von So Daxa, Leben ohne zu warten, in der Übersetzung von Gerd Bauer, ist erschienen 1984 bei Nautilus Nemo Press. Verlegt von Hanna Mittelstedt. Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.